helle Zahl, nicht helle Zahl. Auf mit helle Zahl verkünd ich überall mein Jesus. Mit heller Schall verkündigt überall mein Jesus sieht. Mein Jesus sieht zu Rechten. Auf mit hellem Schall verkündigt überall mein Jesus sieht zu Rechten. Mein Jesus sieht zu Rechten. Mein Jesus sieht zu genommen. Ich will einst dahin kommen, wo mein Erlöser lebt. Mein Augen werden ihn in größter Klarheit schauen. Wo könnt ich im Voraus mir eine Hütte wohin, vergebener Wunsch, er wohnet nicht auf Berg und Tal. Sein Allmacht zeigt sich überall.